Zu sagen ist der Kleinigkeit. Bundeswehr, Bundeswehr, ich scheiße auf das Ganze. Anarchie, Anarchie für die ganze Kompanie. Bis wann sich nimmst du das Gewehr und kriegst den Krieg? Hier und her, ich lass mich gehen. Kommandier, ich hab kein Bock in Reihen zu marschieren. Fahneneid, so sagen ist der Kleinigkeit. Bundeswehr, Bundeswehr, ich scheiße auf das Ganze. Anarchie, Anarchie für die ganze Kompanie. Scheiß auf Deutschland, dieses Reich macht mich schon lange dran. Fahneneid, Fahneneid, so sagen ist der Kleinigkeit. Bundeswehr, Bundeswehr, ich scheiße auf das Ganze. Anarchie, Anarchie für die ganze Kompanie. Fahneneid, Fahneneid, so sagen ist der Kleinigkeit. Bundeswehr,